in Amerika. Vom Einwanderer zum Millionär. Folge 1. Gründer, Bosse, Fabrikanten. Ihre Großeltern, Eltern oder sie selbst verließen Europa, um in Amerika Glück und Wohlstand zu suchen. Die Menschen, von denen diese Geschichten erzählen, haben dort ihre Träume verwirklicht. Ihre Namen erzählen bis heute vom großen Versprechen der neuen Welt. Jeder kann es schaffen.